Jetzt kommt Papage. Hallo und willkommen zu Paper Jam, Deutsch-Papier-Stau, Leute. Denn normal sind wir nicht und wollen wir auch nicht sein. Nur dummerweise fällt mir darauf jetzt kein Reim ein. Doch glaub mich, wir sind dumm und stupide. Nur öfter etwas krank, auch heute zum Liebe. Leute wie Sträuber oder Busch sind unsere Feinde. Enden sind genau das Gegenteil der Paper Jam-Gemeinde. Freut euch auf viele weitere Unruhe-Shows. BL Unruhe her, legt jetzt los, ja! Ausgabe von Paper Jam. Juhu, Jubiläum, lasst uns das feiern. Nee, egal wo ihr herkommt, sogar aus Bayern. Folge Nummer 5, die erste große Zahl, die unsere Show schmückt. Nee, wie genial, auch diesmal wieder einiges dabei, wie immer kein billiger. Einer ist frei, nenn das Zeit zum Feins, nur ein GRC. Dank an Pain und Raiden für diese Idee. Musikalisch neu dabei, Bassline und Checkpoint, Perry Roman Schluck auf und Daily Soap. Jugendstil und Skin Browser auch noch dazu. Viel Spaß bei diesem Musikrendezvous. Schreibt uns, was ihr denkt an dieser Adresse. Studio Feedback at Yahoo.de, aber kein Gestress. Zu Gast diesmal mein Freund der Phantomschmerz. Kennt ihr seit letzten Samstag, echt kein Scherz. Auch Haken, unser geliebter Übersetzer, ist diesmal vertreten. Der alte Kette, damit ihr endlich versteht, was der Herz so sagt. Hat eine Lösung, besonderen Nachparagraf. So, jetzt zum Starten, ihr sollt nicht länger warten, ja! Paper Jam, Unruhe herrscht. Meine Bombe, darin ertränke ich mein Schmerz. Junge, ich weiß nicht, was du meinst. Kein Plan, wovon du redest. Was erzählst du für ein Scheiß? Hip-Hop? Hip-Hop? Junge, ich weiß nicht, was du meinst. Kein Plan, wovon du redest. Was erzählst du für ein Scheiß? Hip-Hop? Hip-Hop? Junge, ich weiß nicht, was du meinst. Kein Plan, wovon du redest. Was erzählst du für ein Scheiß? Hip-Hop? Hip-Hop? Junge, ich weiß nicht, was du meinst. Kein Plan, wovon du redest. Was erzählst du für ein Scheiß? Schizophren ist der Mike und Deutschrap geht ab wie im Rollstuhl. Zu viele MCs schreiben ohne Sinn und halten sich für voll. Zu dicke Videos mit Klammer, Goldschmuck und Noten im Gold. Voll die Wichser, hab nix drauf. Ich scheiß auf euch alle und sag back to the old school. Ich nehm den Scheiß ernst, weil ich dran hänge. Mache Rappen zu meiner Aufgabe. Es wird höchste Zeit, denn Hip-Hop in Deutschland ist bereits schon die zweite Auflage. Es gibt mittlerweile zu viele Leute, die rappen wollen, obwohl sie nichts drauf haben. Mein Tape kommt nach dem anderen raus, doch keins wird wirklich herausragen. Jeder will nur noch in die Charts und es zählen nur noch die Verkaufszahlen. Das Schlimmste ist, manche kriegen sogar noch aufgesetzt, was sie aussagen. Und wo bitte bleibt die Liebe zum Hip-Hop bei den ganzen Merchandising? Und wo bitte sind die MCs geblieben, die wirklich noch burn und teilen? Wie kann es denn sein, dass so viele erzählen müssen, dass sie gestört und preist sind? Genauso wie Toys, die decken wollen, sie tun und zerstören. Writing genauso wie Boys, die rappen wollen, sie tun und betören. Writing, was dabei rauskommt, ist das Produkt, das nach ohne jeglichen Style klappt. Geht halt nicht, orientiert man sich an den Texten der anderen und versucht mit fremden Flows über den Beat zu wandern, denn sie haben die Reime, die in unserem Buch nicht standen. Wenn sie meinen, dann haben sie recht, man erzählt doch schon was anderes, Mensch. Heutzutage ist jeder der Beste und jeder tötet jeden. Doch wer bleibt da noch übrig, um Worte wiederzugeben? Hip-Hop Deutschland ist zerbrechlich wie und Werke von Fossil und noch dreckiger als wie Leder, denn sogar Wichmob hat noch Stil. Hip-Hop? Hip-Hop? Junge, ich weiß nicht, was du meinst. Kein Plan, wovon du redest. Was erzählst du für ein Scheiß? Hip-Hop? Hip-Hop? Junge, ich weiß nicht, was du meinst. Kein Plan, wovon du redest. Was erzählst du für ein Scheiß? Hip-Hop? Hip-Hop? Junge, ich weiß nicht, was du meinst. Kein Plan, wovon du redest. Was erzählst du für ein Scheiß? Hip-Hop? Hip-Hop? Junge, ich weiß nicht, was du meinst. Kein Plan, wovon du redest. Was erzählst du für ein Scheiß? Ich bin halt froh, dass mich endlich einer reden lässt. Kommen wir zum Thema Rap. Alles läuft nach Schema F. Ich seh in jedem Text leider nur dieselbe Aussage. Shitzo ist nicht der Einzige, dem so geht. Ich find das auf schade. Es verwundert mich stark, denn so viele hören hin. Bei Texten geschrieben in 5 Minuten ohne jeden Sinn. Und jeder wird Teil von dem großen blöden Ding, das sich dreht. Das Ding heißt Industrie und hemmt die Qualität. Ich will nicht so weit gehen und ohne Anlass behaupten, alle retten gleich. Aber deutscher Hip-Hop ist alles andere als facettenreich. Weil seit geraumer Zeit immer nur dieselbe Scheiße läuft. Englische Begriffe, wack und tight sind langsam eingedeutscht. Ständig nur das gleiche Zeug, kann es da nicht noch mehr geben? Oder ist das wirklich alles, worauf die MCs Wert legen? Ich sehe eine Act-Überflutung in deutschen Sprechgesang. Viel zu viele Kerle machen Reime ohne echten Plan. Erzählen, dass sie nächtelang dran gesessen haben. Doch das Endprodukt hört sich zumeist entsetzlich an. Hip-Hop ist festgefahren, keiner will was neu machen. Die meisten Rapper sehen das ganze Ding wie durch Scheuklappen. Diese Deppen denken, dass sie irgendwas verkörpern. Dabei sind sie mit das Lächerlichste, was ich je gehört hab. Immer dieselben Wörter, alles kommt einem so bekannt vor. Hip-Hop wird zum Krieg und Rap-Musik zum Kampfsport. Hip-Hop? Hip-Hop? Junge, ich weiß nicht, was du meinst. Kein Plan, wovon du redest. Was erzählst du für ein Scheiß? Hip-Hop? Hip-Hop? Junge, ich weiß nicht, was du meinst. Kein Plan, wovon du redest. Was erzählst du für ein Scheiß? Hip-Hop? Hip-Hop? Junge, ich weiß nicht, was du meinst. Kein Plan, wovon du redest. Was erzählst du für ein Scheiß? Hip-Hop? Hip-Hop? Junge, ich weiß nicht, was du meinst. Kein Plan, wovon du redest. Was erzählst du für ein Scheiß? Hip-Hop, Hip-Hop? Ach, jetzt weiß ich, was du meinst. Na, Hip-Hop, wenn du Worte aneinander setzt und rhymst. Hip-Hop? Hip-Hop, ach, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, Hip-Hop, wenn man Worte aneinander setzt und rhymst. Hip-Hop, Hip-Hop? Ach, jetzt weiß ich, was du meinst. Na, Hip-Hop, wenn du Worte aneinander setzt und rhymst. Hip-Hop? Hip-Hop, ach, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, Hip-Hop, wenn man Worte aneinander setzt und rhymst. Ja, rhymst. Baseline in jedem Track, Hip-Hop und genau davor die Band Anspruch mit heute Nacht. Wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, fing Paper Jam diesmal anders an als sonst und das hat auch einen Grund. Paper Jam wird 5. Das ist die 5. Folge, ihr begleitet uns jetzt schon 5 Wochen lang, wofür wir Danke sagen möchten. Vielen Dank an alle treuen Hörer. Ich hoffe, ihr habt meine meine Rap-Künste ohne bleibende Schäden überstanden und könnt euch daran gewöhnen, dass Paper Jam jetzt wohl immer so anfangen wird. Feedback dazu wie immer an studiofeedback@yahoo.de. Und ihr könnt natürlich auch anrufen, wir haben eine neue Nummer jetzt, aber. Und zwar 012 12 5 419 54 170. Neu ist auch, dass ihr an diese Nummer auch faxen könnt. Hier noch eine Nummer zu mitschreiben. 012 12 5 419 54 170. Und wer sich fragt, wo er unsere alten Folgen herbekommt, wie dieser Junge hier, den ich höchstens zur Hälfte verstanden habe, leider. Kann nicht einmal Paper Jam 1 und 2 wiederholt werden, weil das habe ich nicht gekriegt. Okay. Und ich grüße einen Hecht, wenn das gerade spielt und wenn es nur auf andere gezielt Restspieler kommt. Servus. Ich glaube, das war bayerisch, aber mehr habe ich auch nicht verstanden. Aber der angesprochene Hecht wird es schon kapiert haben. Auf jeden Fall sollte dieser Junge mal und alle anderen, die unsere alten Folgen runterladen wollen, auf unsere Website gehen. www.paperchamp.de. Genau. So, weiter geht's mit Musik für alle, die das jetzt brauchen, beim Cruisen, beim Schmusen, wo auch immer. Hier ist ein neuer Artist bei Paperchamp. Carrie Roman im Doppelpack mit Was willst du? Und gleich danach mit I don't give a fuck. Der und Ruhe jetzt bei Paperchamp. Check den Club und die Luft wird schwül. In diesem Track steckt mein Lebensgefühl. Mach dein Glas leer, ich mach meins voll. Schreib Protokoll in Dur oder Moll. Ohne Partitur, ohne Dirigent, ohne Star. Ohne Maniküre, ein Brett, voila. Viele rappen schnell heutzutage, das versteht sich. Differenz ist klar, denn du verstehst mich klar und deutlich. Schön und scheußlich, rappt auf ner Riesenbühne oder ganz häuslich. Einer, der die Sachen besser hört, als er sieht. Ich bin wie ein Hund, der immer an der Leine zieht. Weil ich siegen kann, glaub ich alles, was ich kriegen kann. Geld, Schmuck, Pott, Silber oder Porzellan. Welt, guck auf mich, denn ich fang jetzt an. Bin ein Buch mit 7 Siegeln, nenn mich Roman. Schreibe meine Lieder mit dem Masterplan. Meine Reime fließen raus wie aus einem Wasserhahn. Sing dir meine Tracks in Alt oder Sopran. In diesem Tag liegt mein Kopf schon seit Jahren. Deshalb komm ich zu dir heim mit nem neuen Reim. Deine Attitüde bricht wie ein scheiß Starsbein. Sag, was willst du? Schambus oder Wein? Spread your legs and we'll be fine. Was willst du? Vollzeit-Action. Jede Menge Geld oder nur Satisfaction. Eine schöne Frau, die dich abends ins Bett bringt. Oder einen Typen, der für dich Rap singt. Was willst du für den Augenblick? Hey, ich zeig dir einen ganz neuen Trick. Widerstand leisten hat keinen Zweck, denn ich will dich treffen mit meinem Rap. Deine Flows, deine Raps kommen wie ein D-Zug. Ich geb Slaps und zerfetz dein Textbuch. Meine Qualität lastet auf dir wie ein Fluch. Wie alle meine Beats mit meinen Raps dazu. Juvenile Stuff, Harry macht Krach. Jeden Tag und jede Nacht, wenn ich mich über dich kaputt lach. Weil er nur probiert, sei der voll frustriert. Doch ich bin mittlerweile voll auf Rap fixiert. Denn ich bin geschwätzig, mein Leben macht mich jeden Tag unersetzlich. Dein Dekolleté sitzt tief, komm, setz dich. Knabber an dir rum, denn ich bin unersättlich. Was ich wissen will, ist, wo chillst du? Wie viel Drogen, wie viel Geld, wie viel Sex willst du? Wie viel ziehst du? Wie viel Dreck, wie viel pillst du? Bist du einer von den Hatern, dann fuck you. Ich brauch keinen Produzent, keinen, der meinen Namen nennt. Keine Scene, keine Crew, die meinen Laden kennt. Keiner, der nicht mitdenkt, der mir Props schenkt. Ich bin auch ohne dich Talent und mach auf Präsident. Bin völlig ungehemmt, voller Temperament. Einer, der nie hinterher, sondern immer vorne mitrennt. Immer mitdenkt, immer mitrappt, immer mitcheckt. Also check, das Fass ist voll. Ich roll alle Steine aus dem Weg. Du baust die Mitrat und ich bau meine Liebe. Yo, viele von euch Pimps machen voll auf hart. Arrogant bis zum Kotzen, aber nix am Start. Keine Frage, 1, 3, 0, auf dem Pisser-Track. Gegen Stillstand, Fußvolk und einen Pisser-Rap. One take, yo, check it out, Perry Stuff. Was willst du? Vollzeit-Action. Jede Menge Geld oder nur Satisfaction. Eine schöne Frau, die dich abends ins Bett bringt. Oder einen Typen, der für dich Rap singt. Was willst du für den Augenblick? Hey, ich zeig dir einen ganz neuen Trick. Hey, Widerstand leisten hat keinen Zweck. Denn ich will dich treffen mit meinem Rap. Mit meinem Rap. Wirklich nicht, ob ich so viel Tiefe brauche. Ich denke schon, dass ich sie brauche. Das ist High Five. Alles klar. High Fidelity. Ich leg geht alles ab, jede Maske, die ich hab. Jeden Morgen, jeden Mittag, jeden Abend, jede Nacht. Was geht ab, ich bin klar wieder da. Meine Sprache sonderbar, wie distanzbar, wie ein Flow, auf dem man DJ war. Mach einen ganz schmufen Jiggy für dich. Denn meine Braut ist wunderbar und die hat Blumen für mich. Das wird ein gutes Gemisch, das wird ein gutes Gedicht. Dann findest du das so nicht, dann merk ich mir dein Gesicht. Alles, was ich sehe, kann ich in Worte fassen. Alles, was ich hören, riechen, tasten, schmecken oder fühlen kann. Alle diese Dinge sind die Zellen, die ich schreibe. Steck ich tief in meine Baggies, denn die brauch ich irgendwann. Alles, was ich sage, hängt davon ab, wie ich klinge. Liegt im Zentrum meines Kopfes und in meiner Stimme. Alles, was da geht, ist nur die Summe meiner Sinne. Pass mal auf, wenn ich in deinem Flow-Programm beginne. Denn meine Leute und ich wissen wohl, diese Beats und diese Raps sind mein Monopol. Diese klitzekleinen Witze schreiben, die ein bisschen länger bleiben. Ich kann alles übertreiben und fast alles unterschreiben. Diese Platte hier war längst abgemacht und dieser Rhythmus war schon immer meine Leidenschaft. Du bist hübsch, hast du auch zum Lieben eine Muße. 2003 wird so schön wie unter deiner Bluse. Komm schon, leg mal diesen schweren Mantel ab. Komm schon, denn du trägst eine viel zu große Last. Komm schon, mach dich frei und sag mir, was du hast. Denn ich bin längst in deinem Kopf, auch wenn dir das nicht passt. Wo sind meine Leute dieses Jahr? Sag, was geht ab? Du willst einen neuen Sound, dann bring ich dich auf den Geschmack. Manche reden viel zu viel, doch ich bin auf Zack. Hip-Hop ist ein Auf und Ab, but I don't give up. Zeit für die Zöpfe, die ich flechte. Ist ein Novum ganz genau wie meine Texte. Doch ich schätze, ganz egal wie lange ich noch rechne. Ist das hier das Beste oder Allerletzte? Was dir auch passiert, bring dich nicht in Gefahr. Denn Angst, Essen, Seele auf und Repertoire. Was ich sah, als ich damals in der Szene war. Alle kamen mit sich selber, aber nicht mehr mit dem anderen klar. Also ging ich wieder weit zu meinen Anfängen zurück. Suchte meine Wurzeln und zwar Stück für Stück. Studierte Track für Track und wieder Step by Step. Mach einen Mic-Check und deine Fans laufen hier weg. Alles keine Schönsicht, ist mir zu gewöhnlich. Legst du AV8 auf, nehme ich das persönlich. Denn eine gute Produktion ist vielseitig. Und der, der es macht, macht das auch langweilig. Darf es heute ausnahmsweise mal ein wenig anders sein. Dieser Flow macht Funken wie ein Feuerstein, will dann Feuer sein. Also halt die Hände auf, manchmal ist es kalt, da brauchst du das und ich pack voll was drauf. Wie ist ihre Kenntnis über deutsche Sprachgewalt, über kreatives Denken und mein Monatsgehalt? Ist das alles echt nur ein Kommentar? Ein Fake wirst du nie, wenn du dort warst, wo ich war. Komm schon, leg mal diesen schweren Mantel ab. Komm schon, denn du trägst eine viel zu große Last. Komm schon, mach dich frei und sag mir, was du hast. Denn ich bin längst in deinem Kopf, auch wenn dir das nicht passt. Wo sind meine Leute dieses Jahr? Sag, was geht ab? Du willst einen neuen Sound, dann bring ich dich auf den Geschmack. Manche reden viel zu viel, doch ich bin auf Zack. Hip-Hop ist ein Auf und Ab, but I don't give up. Komm schon. Diesmal vorgesorgt mich in meiner Waldorfschulzeit erinnert. Das Schlagwort heißt Sprachgestaltung. Genau das werde ich jetzt machen. Es hört sich nicht nur dämlich an, es ist auch dämlich. Aber damit ihr mich versteht und was zu lachen habt. Also, jetzt immer, wenn ich einen Fehler mache. Lieber Patient, ja? Sie haben einen unverzeihlichen sprachlichen Fehler gemacht. Sollten Sie trotzdem versuchen wollen, diesen wieder gut zu machen, wiederholen Sie folgende Sprachübungen. Gerne. Tritt dort die Türe durch. Tritt dort die Türe durch. Lämmer leisten leises Läuten. Lämmer leisten leises Läuten. Drück die Dinge die beiden Narrenkappen. Drück die Dinge die beiden Narrenkappen. Mäuse messen mein Essen. Mäuse messen mein Essen. Komm, kurzer, kräftiger Kerl. Komm, kurzer, kräftiger Kerl. Vielen Dank und weiterhin viel Erfolg mit Ihrer Aussprache. Vielen Dank. Ist das nicht geil? Oh, wunderbar. Und sowas muss ich früher öfter machen. Kein Wunder, dass ich hier ganz dicht bin, oder? Aber auch nicht ganz dicht. Hier ist mein Studiogast, den ich ja vorher angekündigt habe. Hier ist der Phantomschmerz. Der Phantomschmerz. Der ist ja letzten Samstag Welt. Für alle, die nicht verstehen haben, wie das Ganze simultan übersetzt. Guten Tag, liebe Hörer. Ich bin ein Phantomschmerz. Am letzten Samstagabend lernte ich meinen jetzigen Lebensgefährten, den Herd, kennen. Ich war sofort entzückt von seiner Art, mich zu berühren. Er kratzte an mir und Pazokas Gesicht. Es war ein wundervoller Anblick. Ich möchte allen danken, die dies ermöglicht haben, und möchte allen anderen Phantomschmerzen da draußen sagen, dass sie es schaffen können. Gebt nicht auf. Danke an meinen Phantomschmerz. Applaudiert ein bisschen zu Hause, ja? Vielen Dank an den Hörer, der das... Quatsch. Jetzt habe ich was falsch gemacht. Wunderbar. Eigentlich sollte ich dazu auch eine Sprachübung machen. Sollte ich das? Ja, sollte ich. Lieber Patient, ja? Sie haben einen unverzeihlichen sprachlichen Fehler gemacht. Ich weiß. Sollten Sie trotzdem versuchen wollen, diesen wieder gut zu machen, wiederholen Sie folgende Sprachübungen. Aha. Tritt dort die Türe durch. Tritt dort die Türe durch. Lämmer leisten leises Läuten. Lämmer leisten leises Läuten. Drück die Dinge die beiden Narrenkappen. Drück die Dinge die beiden Narrenkappen. Zweideutig, ne? Hm? Mäuse messen mein Essen. Mäuse messen mein Essen. Komm, kurzer, kräftiger Kerl. Komm, kurzer, kräftiger Kerl. Vielen Dank und weiterhin viel Erfolg mit Ihrer Aussprache. Vielen Dank. Leute, schreibt mir das nicht an. Genau, das ist original. Das ist original Waldorfschule. Ich habe diese Sprüche alle mal sagen müssen früher. Auch wenn sich das zum Teil hier relativ zweideutig anhört. Komm, kurzer, kräftiger Kerl. Oder drück die Dinge, die beiden Narrenkappen. Das ist der Originaltext. Kann ich es machen? So, also war ich. Ich wollte eigentlich sagen. So. Jetzt noch was ganz brandheiß, brisantes, total brutal Undercover-Aufnahmen von den Proben zum neuen Ärzte Unplugged-Album Rock'n'Roll Realschule. Vielen Dank an den Hörer, der das eigens für uns nochmal am Telefon nachgesungen hat. Bitteschön. Ich bin dagegen. Egal worum es geht, ich bin dagegen. Egal was es auch wollt, ich bin dagegen. Ich bin ein Idiot, ich bin dagegen. Auch wenn es euch nicht schmeckt, ich bin dagegen. Egal warum es PlayStation 2, ich bin dagegen. Ich nenne es Freiheit, ihr nennt es Mangel an Respekt. Bitte versteht mein Verhalten als das der Ablehnung. Hola. Oh ja. Ja, ja, ja. Das ist die Frage der Frage. Und niemand kennt die Antwort. Das sind alle, die es genau wie ich nicht verstehe. Manchmal lach ich drüber, doch dann merk ich wieder, wie es mich trifft. Die Sonne geht auf. Ein neuer Tag beginnt und wie jeden Morgen fühle ich mich wie ein kleines Kind in einer viel zu großen Welt mit viel zu vielen Fragen, die mich seit ich denken kann jeden Tag plagen. Warum bin ich hier und was mache ich hier? Es ist mir nicht egal, wie vielen anderen, die jeden Tag durch ihre eigene Welt wandern. Ich finde keinen Anklang an dieses System. Vielleicht will ich nicht, vielleicht kann ich nicht, ich weiß es doch auch nicht. Und genau deswegen tausche ich mich mit anderen aus. Es ist der Grund für diesen Mist. Sind wir System oder sind wir nur Beschiss? Wir sind alle gebunden an Gesetze und an Regeln. Man braucht nicht lange, um sich auf diesen Scheiß einzupegeln. Ich will mich nicht binden, in Massen verschwinden, in denen jeder untergeht. Wenn es erstmal hoch geht und wenn es mal runter geht, bin ich der Einzige, der die ganze Matrix nicht versteht. Oder bin ich der Einzige, der sich Gedanken drüber macht? Also denk jetzt drüber nach, was ihr wirklich wollt. Denn wenn das Leben einmal zügig an euch vorbeirollt, denkt an meine Worte, erinnert euch nach Jahren. Steigt lieber ein, das ist der Zug abgefahren. Und dann ist es zu spät, euer Leben war zu lang. Manchmal lach ich drüber, doch dann merk ich wieder, wie es mich trifft. Manchmal lach ich drüber, doch dann merk ich wieder, wie es mich trifft. Was ist mit euch? Wie seht ihr das Ganze? Was ist mit euch? Wie seht ihr das Ganze? Seid ihr durchblickt, aber auf dem Spieß auf einer Lanze. Die Lanze der Regierung mit viel zu harter Taktung. Passt lieber auf, Hände hoch und alle Achtung. Die Frage der Fragen, habt ihr eine Antwort drauf? Oder seid ihr genau wie ich, untergegangen im Rauch? Im stinkenden Nebel der Tatsachen dieser Welt. Doch ihr müsst euch damit abfinden, es ist nicht, wie es euch gefällt. Plant euer Leben nicht durch wie ein Timer. Ist Gott unser Herrscher oder hat er nur Alzheimer? Ich weiß es nicht, ihr wisst es nicht, die Antwort kennt keiner. Legt euch ins Bett und denkt drüber nach. Doch nicht nur ein oder zweimal, schließt eure Ohren und macht die ganze Nacht. Sind wir nur Batterien für ein Spießersystem? Oder sind wir Soldaten, die für nichts kämpfen, die ihr ganzes Leben lang nur auf einer Linie tänzeln? Werden wir nur ausgebildet für die Apokalypse? Oder sind wir groteske Figuren in einem Rübsack? Also falls ihr es wisst, schreibt deinen Brief, schickt ihn an den Mann, der bei euch unvergesslich blieb. Nach Radloshausen in die Starworker-Werkstatt, im Mord, wo jeder für jeden noch ein Herz hat. Manchmal lach ich drüber, doch dann merk ich wieder, wie es mich trifft. So ist es eben, Prioritäten lenken, leben. Verteidigen, doch keiner kann die eigenen vermeintlichen Erlebnisse beschreiben. Geschweige denn begreifen, und am Ende gibt es nur noch viele Seelen und viele Leichen, die mir gleich sind auf dem Weg zu meinem Glück. Ich bin entzückt, wenn ihr mich fragt, ich erklär's dir kleines Stück von deinem Glück. Doch ich muss weiter, es gibt keinen Weg zurück. Ich muss hier weg, denn ich kann nicht mit ansehen, wie ihr mich zerdrückt. Ich pflück die letzte Blume auf dem Weg zu meinem Ziel. Ich gab euch viel zu viel von mir, doch schließlich bin ich nicht mehr hier. Mit dem Glauben und der Liebe in mir stehe ich bald vor dir. Lieber würde ich sterben, als zu lassen, dass ich dich in mir verliere, mein Herr. Ich bin niemals allein, denn ich weiß, Gott wird bei mir sein. Ich weiß, es muss so sein, doch ich fühle mich allein. Auf dem Weg zu meinem Glück hab ich viel eingesteckt und trotzdem nie gecheckt. Ich bin nicht wack, sondern einfach nur zu nett. Ihr weckt in mir den Schmerz, dadurch tötet ihr mein Herz. Vielleicht lernst du irgendwann, was ich sage, ist mein Ernst. Ich scherz nicht und sag dir ganz ehrlich, was ich empfinde. Diese Welt ist nicht mein Platz, es gibt nicht eins, was mich hier bindet. Ich finde, es ist angebracht, in dieser Zeit mein Leid der Welt zu schildern, um zu zeigen, dass sie schuld ist. Ohne Scheiß, ich bin allein und kenn kein Schwein, das für mich Mitleid oder Sympathie empfindet. Werdet ihr euch an mich erinnern? Ich weiß, die Chance ist klein, doch ich kann nicht bei euch bleiben, denn ich scheiß auf euren Schein. Ich will mein Vater ein Sohn sein. Ich bin niemals allein, denn ich weiß, Gott wird bei mir sein. Ich weiß, es muss so sein, doch ich fühle mich allein. Nun bin ich wohl allein auf meinem Weg, nur noch Gott ist bei mir. Hab der Welt den Rücken zugekehrt, denn sie ist kalt. Falsche Freunde gaben mir nie Halt und trotzdem war ich stumm, denn ich hing mit ihnen rum. Mir fehlte Stolz und meine Achtung in einer Richtung, die mich tötete, zwischen Böse und Gut. Zwischen Liebe und Hass, zwischen Angst und schließlich Mut. Meine Wut entzündet Glut in meinem Blut, derselbe Scheiß. Alles, was ich wollte, war Respekt, und wer das weiß, ist im Kreis meiner Ängste, meiner verhängnisvollsten Ängste. Denkst du wirklich, ich bin Gangster, wenn ich meinen Stolz verschenke? Ich bin der Henker, du das Opfer, komm schon, lass mich in dich sehen. Denn bevor du stürzt, muss einer deine Tat doch wohl verstehen. Ich bin niemals allein, denn ich weiß, Gott wird bei mir sein. Ich weiß, es muss so sein, doch ich fühle mich allein. Ich gebe kleines Stück, denn es gibt keinen Weg zurück. Schöp Bacardi mit Mein Glück und davor Jugendstil mit Frage der Fragen. Leute, in Folge 3 haben wir euch eine Geschichte zugelegt, die durchdachter und tiefgründiger nicht sein kann. Ihr sollt diese Geschichte weiterführen. Ihr habt versagt. Nichts kam. Gar nichts. Und wie ich es angedroht habe, werden wir diese Rubrik jetzt knallhart absetzen. Ha! Das habt ihr nur davon. Schämt euch! Und obwohl niemand auf unsere Geschichte einwerfen ist, erfüllen wir trotzdem einen Hörerwunsch. Hagen, unser Held, der uns die US-Rap-Texte 1 zu 1 ins Deutsch überträgt, ist wieder bei uns. Hagen. Hallo, hier spricht wieder mal Hagen und heute habe ich einen Track von Nelly übersetzt. Ride with me. Hier ist er. Wenn Sie gehen und geistige Fahrfähigkeiten, die ich sehe, drei Räder um mit dem Volt O von D nehmen wollen, warum lebe ich diesen Weg? Wie muss das Geld sein? Wenn Sie gehen und kommen wollen, rauchen. Geistige Hochfähigkeit, nicht ein L hinter dem Benzyslon. Oh, warum muss diesen Weg fühlen? Wie muss das Geld sein? In Gruppe auf der späten Nacht fühlen, rechts schauen, probieren. Um etwas realen Necken schauen, für wenige kurze zu beflecken. Ich bemerke so, dass ich nach Hause nehmen kann. Ich kann nach Hause nehmen. Sie kann 18, 18 geistige Fähigkeiten, eine Haltung oder 19. Aber solange Sie ein dicke, dicke, dickes Mädchen sein, Sie wissen, dass das auf ist, um zu wissen, dass das auf ist. Gucke, biebse ich, etwas kommt zu mir auf die Tanzfläche, erotisch und real. Langsam, hier ist sie aktiv, hier sie piepen. Und ich glaube, das letzte Video, so wenn Nelly kann die gehen. Wie konnte ich das erzählen, hier nicht? Ihre Maße waren 36, 25, 34. Ich mag ja, wie sie ihr Haar bürste. Ich mag jene stilvolle Kleidung, die sie tragen. Ich mag ihr Art, wie sie das Licht, das Eisen und Kellenschein schlug. Ich kann sie Beruf von Weg dort sehen. Hagen, Nelly, hey, muss das Geld sein. Hagen, Nelly, hey, muss das Geld sein. Ja, Hagen. Nur bei Paper Jam. Krasse Übersetzung. Ja, bis zum nächsten Mal. Hagen am Mic, ja. Hagen am Mic, ja. So, und jetzt zur Werbung. Und nach der Werbung. Das hab ich alles schon erlebt. Das hab ich alles schon erlebt. Mehr Teil am Mic. Schluck auf, wenn ich tausendmal erlebt. Alles Scheiße 24. DEVU. Depressiv? Hier bist du richtig. Eine Seite des Unruhe Networks. Denn wir sind unruhig statt unmündig. www.unruhe.devu. So, und jetzt wie angekündigt, Schluck auf mit tausendmal erlebt, Daily Soap mit Daily Soap und wie wenn nun Anspruch mit Same Vögel. in seinem Käfig und ihm gefällt, was er dort sieht, weil er sonst nichts anderes zu sehen kriegt. Doch manchmal nachts hängt er daran, wie's früher einmal war, als er noch frei und nicht gefesselt die Welt mit anderen Augen sah. Er wollte schon immer nach Amerika und einmal um die Welt, doch für die ganzen schönen Träume fehlte ihm leider das Geld. Er wollte zum Eiffelturm und runterspucken und Partys in Paris. Er wollte nach Holland in den Puff, doch da war er bis heute noch nie. Zahme Vögel sind von Freiheit und wilde Vögel fliegen. Und wenn du jetzt nicht glücklich bist, warum bist du dann hier geblieben? Zahme Vögel sind von Freiheit. Zahme Vögel bei Paper Jam, der Unruhe Show mit dem Unruhe-Hirsch. Und wir haben einen Anrufer, hallo? Hallo. Ja, Tag. Was willst du? Ja, wenn ich mein U-Boot habe, dann springe ich euch scheiß Paper Jam in die Luft. Oh ja, sonst noch was? Sie sind in dem Mord. Ja, das ist mir nicht so wirklich entgangen. Können wir sonst noch was für dich tun vielleicht? Bring mir eine Flasche Wodka, damit ich ein bisschen mehr plaudern kann. Okay, gib du mir deine Adresse, dann kann ich auch dir eine Flasche Wodka schicken. Ich will euch nur empfehlen, mit dem Scheiß aufzuhören. Mit dem Paper Jam. Gut, lass uns das durch den Kopf gehen, dann können wir noch mal drüber reden, oder? Ich bin schon lange in der Leibe, wie seht ihr? Und ich werde auch weiter sein. Gut, wir auch. Ciao. Ich werde euch alle umbringen. Ich werde euch killen, ihr Bastarde. Ich werde euch töten, Scheiß. Sonst übel. Ja gut, dann sollt ihr noch auch ein bisschen Thron wollen oder so. Ruft das an 012-12-5419-54-170. 012-12-5419-54-170. Nur hier bei Paper Jam, die Unruhe-Show mit dem Unruhe-Hedge. Ja, www.paperjam.de. We had one more important sound we wanted you to hear. 50,000 watts of funkin' hip-hop power. Get yourself tell whether to the baseline. Like a natural fact, like a natural fact. But we had one more important sound we wanted you to hear. Don't you know that? Battle Texte für den Typ, der das zu schätzen weiß. Neuer Flow geht ein Production raus zum Einkaufspreis. Schüttelfrost, Stuttgart, Ostes, kalt im Januar. Erkennt er nicht, weil der noch nicht bei mir im Zimmer war. Battle Texte für den Typ, der das zu schätzen weiß. Neuer Flow geht ein Production raus zum Einkaufspreis. Schüttelfrost, Stuttgart, Ostes, kalt im Januar. Erkennt er nicht, weil der noch nicht bei mir im Zimmer war. Ein roter Faden fädelt in die Nadel, bin fernab vom Tale. Schlecht das Popo dieses Stoffes, hält das Stück was aus, ich hoffe es. Eins nach dem anderen kommt noch eins. Ich schnack mit meinem Stückmuster, dann ist es meins. Doppel-P ist Powerberry, gib mir mal einen Pfad zum Download. Putz in deinem Kopf die Platte frei, denn die Datei ist groß. Und putzen, na kein Wunder, dass das niemand wundert. Dein Kopf ist gleich dein Arsch, was steht drin, die aktuelle Top 100. Ich treff den Ton und bring mein Mikrofon in Position. Wenn ich mal Bock hab, geht das raus und lass mir den Scheiß Stundenlohn. Mach dich wach, raff dich auf, kann mein Maul nicht halten. Wenn die Menschen um mich rum erfrieren und deshalb nicht mehr schalten. In diesem Sinne schaff die deinigen, ich will mich reinigen. Pflege die meinigen, fahre zu deinen hin, wo sind die denn? Auch wenn alle einer Meinung sind, darf man noch fragen, ob die Leute wirklich zugehört haben und es nicht nur sagen. Denn heute kannst du Hip-Hop abgepackt im Laden kaufen. Geh beiseite, wenn die Kids des Landes in genau den laufen. Sonderpreise, Alter, weg da. Wer von euch ist Nexter? Sag mir, wer von euch Kids hatte wirklich das Talent zum Wackstar? Battle-Texte für den Typ, der das zu schätzen weiß. Neuer Flow, Gitein Production raus zum Einkaufspreis. Schüttelfrost, Stuttgart, Ost ist kalt im Januar. Erkennt er nicht, weil der noch nicht bei mir im Zimmer war. Battle-Texte für den Typ, der das zu schätzen weiß. Neuer Flow, Gitein Production raus zum Einkaufspreis. Schüttelfrost, Stuttgart, Ost ist kalt im Januar. Erkennt er nicht, weil der noch nicht bei mir im Zimmer war. Eiskalt, ich zitter bald, mach mich frei und brauch Gewalt. Zeit rennt weg, ich hinterher, mitten durch den Winterwald. Der ganze Dreck bleibt hinter mir, ich geh und ich ans Telefon. Irgendwelche Spinner, die was wollen, ey, was soll das schon? Ich denk zurück, seh die ganzen Leute, die ich traf. Viel zu viele Ripper schärfen meine Klinge scharf. Dreh die Flucht nach vorne an, vielleicht im Januar. Neuer Beat und neuer Text ist für euch nicht antastbar. Ach Gott, ihr Brüder, ich werd zwar immer müder. Doch der Funk meiner Seele ist der Grund, warum ich gern erzähle. Stunden wie Sekunden zähle, Beats wie Handynummern wähle. Ihr wisst genau, warum ich unser Sound empfehle. Ich bin ein Kopf des Gebotes aus dem Schoß der Psychose. Ich ins Studio, gibt's keinen Dreck aus der Dose. Keine falschen Komplimente, wenn die echte Rap-Talente nicht mit wahren Kommentaren aus der ersten Reihe sparen. Die Zeit wird knapp, was geht ab? Leg mein Demo in die Post. Eiskalte Hände, wie gesagt, es friert in Stuttgart aus. Shit, man, mein Tank ist leer und mir fehlt wieder Sprit, man. Also nimm Kanister los und nochmal ganz zurück zum Anfang. Battle-Texte für den Typ, der das zu schätzen weiß. Neuer Flow, geht ein Production raus zum Einkaufspreis. Schüttelfrost, Stuttgart aus, ist kalt im Januar. Erkennt er nicht, weil der noch nicht bei mir im Zimmer war. Battle-Texte für den Typ, der das zu schätzen weiß. Neuer Flow, geht ein Production raus zum Einkaufspreis. Schüttelfrost, Stuttgart aus, ist kalt im Januar. Erkennt er nicht, weil der noch nicht bei mir im Zimmer war. Der Track geht vor nach vorn, mach mich mal zum Aggressor. Für den Schalldruck meiner Produktion bin ich wie ein Kompressor. Check die Dynamics, everybody panics. Wenn der Typ, der gerade rappt, euch zeigt, was ein Super Slam ist. Ich lebe, denk und schreibe vielleicht außerhalb der Norm und bring den Abdruck meines Gedankenguts für dich und mich in Reinform. Zieht das Schicksal nicht voll ab, beginn ich halt von vorn. Doch irgendwann dring ich vor, tief bis in dein Ohr. Es kommt vor, dass dein Spiegelbild nicht zeigt, wer du bist. Weil ein Spiegelbild oftmals verzerrt, wie es wirklich ist. Wahrheiten gibt es viele, genauso viele Ziele sind der Grund, warum ich dieses Spielchen überhaupt mitspiele. Alles, was er ernten will, so viel Samen sät er. Alles, was ich kriegen will, krieg ich früher oder später. Und hat er, was er will, dann geht er, macht die Augen auf und seht er. Siehst du, was ich seh, dann komm her, kommen wir uns langsam näher. This is how we do, every day, all day. Solange wir Spaß dann haben und ihr mit uns, ist das okay. Ich lauf permanent geradeaus, weiß genau, da geht es raus. Damals waren die Leute Fans und ich hier stell ich den Applaus. Grab the mic, schließ das an, ich brauch Phantom Power. Feder stehen richtig, Perry Roman, Beat Bauer. Also drück den Knopf in deinem Kopf und check die nächste Show. Ich geb dir mehr als Reim, Lexikon, hab das Recording Flow. Battle-Texte für den Typ, der das zu schätzen weiß. Neuer Flow, geht ein Production raus zum Einkaufspreis. Schüttelfrost, Stuttgart, Ost ist kalt im Januar. Erkennt der nicht, weil der noch nicht bei mir im Zimmer war. Battle-Texte für den Typ, der das zu schätzen weiß. Neuer Flow, geht ein Production raus zum Einkaufspreis. Schüttelfrost, Stuttgart, Ost ist kalt im Januar. Erkennt der nicht, weil der noch nicht bei mir im Zimmer war. Check yourself, but it's in the baseline. Don't you know that? Slamming, slamming, slamming, slamming beats. Paper Jam, the Unruhe Show mit dem Unruhe Herz. Ja, das war. Roman mit Schüttelfrost und ich habe ihm zwei Sachen versprochen. Einmal soll ich seine Webadressen mal hier ganz krass erwähnen, nämlich www.perryroman.de. Also fast so wie dieser Typ da, dieser Roman. Aber, also, Held. Also www.perryroman.de oder auch raphits.de. Und ich soll mal einen Hinweis auf seine bald erscheinende Tape-Folge bringen, das werde ich hier machen. Der Titel ist Wandel durch Annäherung und es gibt drei Folgen mit je 4 bis 5 Tracks. Alle drei Tapes ergeben dann ein komplettes Album. Und es gibt's in allen Record Stores in Stuttgart, Karlsruhe und Umgebung. Außerdem bei den Mailordern wie zum Beispiel Phono Freak und MC erhältlich. Ab Mitte November. So, und das habe ich mit hiermit gesagt. Ich hoffe, das war okay so. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Punkt. Stellen von unseren Außenreportern Pain und Raiden wurde das folgende erschütternde Tonmaterial unter Einsatz ihres Lebens aufgenommen. Eventuell standen die aufgenommen nur unter Drogen, wovon wir uns aber ganz klar distanzieren wollen. Also jedenfalls. Immerhin vielleicht. Na? Wir haben eine neue Show. Kochen mit Kalli. Wir haben dann immer live zu Gast Rainer Kallmund. Er wird uns wieder was Leckeres zubereiten. Und ja, da werden wir jetzt eigentlich direkt mal mit anfangen. In wenigen Sekunden müsste Rainer Kallmund hier bei uns in unserem Kochstudio sein. Kalli! Im fetten Kochstudio! Kalli! Fettes Kochstudio, ey yo, check the nuts, man. Ah, da geht der Kalli. Vom Scheiß aus geht der da. So, jetzt lehnen wir aber mal los. Es wird langsam zick hier. Jetzt werden wir erstmal einen leckeren Kalli-Salat fertig machen. Was halten Sie denn davon? Ey, pass mal auf, ja? Geh du mal kacken. Kacken? Von da kam ich jetzt gerade. Wir wissen, was die Scheiße da ist. Die Scheiße läuft nicht ab. Im ganzen Haus hier ist kein Wasser. Da konnte ich mir nicht mal die Hände waschen. Jetzt habe ich schon eine ganze hier Sicke an der Hand. Was halten Sie überhaupt davon? Ah, da wird ja lecker in dem Salat. Ja sicher. Das wird ja so die bestimmte Würze geben. In meinem leckeren Kalli-Salat. So. Jetzt heben Sie mir erstmal eins von den Schüsseln da hinten. Was denn? Die hier? Genau. Ey, Kalli, fuck. Ihr fragt euch, wie es weitergeht. Wir auch. Schickt deine Mail mit eurem Chip an. studiofeedback@yahoo.de. Oder ruft uns an. 01212 5419 54 170. Oder ein Fax an dieselbe Nummer. 01212 5419 54 170. Alles Leben ist Leiden, Menschen streiten und feiten in harten Zeiten. Baut man auf Hilfe aus Freundeskreis, echte Freundschaften beweisen sich. Gute Stricke reißen dich, Leute bescheißen dich. Es ist besser, wenn man leise spricht und sich nicht jedem anvertraut. Such dir deine Homies aus, du kennst deinen Clan genau. Wer ist wirklich mit dir down? Das Leben ist schon hart genug, auch ohne falsche Freunde. Zerplatzte Träume in dieser Welt voller Bürogebäude. Ein Chef, viele Lakaien, deren Familien nach Essen schreien. Währenddessen zählen eine wenige Million im kleinen Schein. Gerechtigkeit bringt nur das jüngste Gericht, weil keiner zuhört, wenn die innere Stimme spricht. Hast du dein Gewissen beschissen, wie deine Frau, wenn du sagst, du bist im Sitzen, doch nur da stehst du auf. Ansonsten machst du dich klein, aus Angst zu verlieren. Sag mir, wann fängst du endlich an zu rebellieren? Lass es mich wissen, seid ihr Rebellen oder Opportunisten? Teil der grauen Masse oder die mit eigenen Ansichten? Lass es mich wissen, seid ihr Rebellen oder Opportunisten, lasst es mich wissen. Seid ihr Rebellen oder Opportunisten? Teil der grauen Masse oder die mit eigenen Ansichten? Lasst es mich wissen. Rebellen oder Opportunisten? Zu viel ist es grau in grau, keiner will Farbe bekennen. Doch für diese Apathie lässt sich leider keine Strafe verhängen. Hintenrum schimpft der Stammtisch in gutem Straßenslang, anstatt das Heft in die Hand zu nehmen, den Schaden einzudämmen. Denn das Leben ist schon hart genug, wir sind nicht dazu verpflichtet, klein beizugeben, damit der Nebel sich nicht lichte. Auf seine Stimme verzichtet, sich hinlegt statt aufrichtet, weil er denkt, dass er allein nichts ausrichtet, hat kaum Pflicht, aber schlechte Aussichten in diesem Staat. Mit 81 Millionen scheinbar untauglichen ohne Rückgrat, von denen jeder hofft, dass er am Lotto mal Glück hat. Verrückt zwar, denn das Leben ist nicht das Glücksrad, sondern ein Teufelskreis, aus dem fast keiner auszubrechen weiß, was du erreichst, wenn du redest und schweigst. Ist den Zustand zu ändern, auf den du jetzt gerade scheißt, und fängst an und beweist, dass du nicht bellst, sondern beißt. Lass es mich wissen, seid ihr Rebellen oder Opportunisten, Teil der grauen Masse oder die mit eigenen Ansichten? Lasst es mich wissen, seid ihr Rebellen oder Opportunisten? Lasst es mich wissen, seid ihr Rebellen oder Opportunisten, Teil der grauen Masse oder die mit eigenen Ansichten? Lasst es mich wissen, Rebellen oder Opportunisten? Wenn ich ausziehe in die Welt, um sie zu erobern, bist du Opportunist. Ausgabe. Wir sind schon wieder am Ende angekommen. Aber irgendwann, nach einer bestimmten Paperjam-Nacht, stundenlang Paperjam. Für all die, die es nicht so lange warten wollen, hier ein Do-It-Yourself-Tipp vom Edge. Ladet euch alle Folgen von www.paperjam.de runter, wartet bis es Nacht ist und schreibt sie euch dann an. Schon habt ihr eure Paperjam-Nacht. Geil! Bin ich wieder innovativ für euch. Tja, dann machen wir das, was ich immer mache, wenn ich zum Ende komme. Grüße! Los geht's! Ich grüße meine Leute in Heidelberg, Speyer, Weinheim, Oppersheim, Oppersheim, wollte ich ja schon in Würden geben, Mannheim, Ebach, Neudesheim, Wilhelmsheim, Schwetzingen, Rastatt und Schockenheim. Ein schütteter Gruß diesmal ins Altersheim. Viel Spaß beim Tellerwaschen. Ich grüße alle, die durch Liberty City, White City, die Weltstadt oder von mir aus auch Delmenhorst grüßen. Was für ein Name für einen Ort. Ein Gruß nach Hannover zur Hardshit Radio Crew. Wann kommt die Folge Nummer 6, Jungs? Auch Gruß an die PC Action Crew, wie und Spielmann. Nein, noch nicht. Ich glaube, ich sollte mal wieder eine Sprache machen, sonst richtig nicht bleiben. Lieber Patient, Sie haben einen unverzeihlichen sprachlichen Fehler gemacht. Ich weiß. Sollten Sie trotzdem versuchen wollen, diesen wieder gut zu machen, wiederholen Sie folgende Sprachübungen. Gerne. Tritt dort die Türe durch. Tritt dort die Türe durch. Lämmer leisten leises Läuten. Lämmer leisten leises Läuten. Drück die Dinge, die beiden Narren kappen. Drück die Dinge, die beiden Narren kappen. Mäuse messen mein Essen. Mäuse essen mein Essen. Messen mein Komm, kurzer, kräftiger Kerl. Komm, kurzer, kräftiger Kerl. Vielen Dank. Und weiterhin viel Erfolg mit Ihrer Aussprache. Dankeschön. Und weiter geht's. Ein Gruß an den Mann mit der Nasenplatze. Und ich sage es gerne nochmal. Halt die Fresse, Horst. Gruß an alle, die sonst noch gegrüßt werden wollen. Und Spiel macht. Ein Gruß an alle Frauen da draußen. Danke, dass es euch gibt. Außerdem ein Gruß an alle, die uns hier Feedback geben, die uns ihre Musik zur Verfügung stellen, die uns mit Krankenhäusern bereichern. Danke. Wir danken euch und hoffen auf viele weitere Folgen mit euch. Wer selbst Musik macht und ihr geschrieben... Ich muss mir erst mal Sprache machen. Wir machen jetzt nicht nochmal alles. Ich hab die Angst, dass ich mach's dann... Also, Wo war ich? Ich wollte sagen, dass alle Leute, die diese Musik machen, an studiofeedback@yahoo.de schreiben sollen. Wir sind interessiert an neuen, begabten Artists. Wenn wir noch Schritt nach alle anderen schreiben, an studiofeedback@yahoo.de. Oder, aber, ihr ruft uns an. 0-12-12-5-419-54-170. Und genau. 0-12-12-5-419-54-170. So, auch diesmal wieder ein bisschen Unruhe-Ideologie-Verbreitung. Los geht's. Scheißt auf die Leute, die eure Träume schlecht machen. Scheißt auf die Leute, die eure Kreativität blockieren wollen. Und scheißt auf die Leute, die euch nach eurem Schulabschluss beurteilen. Behalt das nur in Kopf, Leute. Wieso sag ich Kopfen? Keine Ahnung. Eigentlich meine ich Köpfen, aber Kopfen ist auch nicht schlecht. So, Schluss, aus, Ende, gewohnt meine Unruhe, das war... Der Unruheherd bei Paperchamp. Ja. Das sagte ich ja gerade. Ich hab die bei Klasse gerückt. Also, Mikrofon von Unruheherd und Unruheherd. Und das war... Paperchamp, die Unruhe-Show mit dem Unruheherd. Ja, und nun hört ihr zum Abschluss Skin Browser mit Freitagmorgen. Und ich wünsche euch allen, mir inbegriffen, dass uns das auch mal passiert. Freitagmorgen, eigentlich ein Morgen für Verlierer. Wenn ich an gestern denke, vergesse ich das Wetter da draußen wieder. Eigentlich ein Donnerstag, wie immer hatte keinen Schimmer, dass mir sowas passieren könnte. In Schlesien reingelaufen, zu Schelle ein Bier kaufen, in die Ecke stehen, einen kleinen Tränen und erstmal sehen, was hier so geht. Irgendwie war's mir dann langweilig, ging deshalb zur Bar und unterhielt mich mehr schlecht als recht mit dem anderen Geschlecht. Plötzlich stand sie neben mir und sie sprach mich auch noch an und sagte dann einfach zu mir: Hey, was geht denn mit dir? Kaufst mir noch ein Bier, sollen wir was kiffen und über Fußball reden? Fand sie irgendwie gleich sympathisch, wurde fast empathisch von ihr angezogen und die Wogen wurden zu einem Meer. Und ich weiß nicht mehr, wann ich das letzte Mal sowas gefühlt hatte. Aus einem Bier wurden 10 und Leute, ich muss euch gestehen, sie hatte mich total erwischt, mich aus dem See gefischt, in dem ich schon so lange alleine trieb. Das fremde Mädchen aus einer anderen Stadt, das leider noch kein Telefon hat, und jetzt wart ich schon seit Stunden und drehe meine Runden und sie ruft einfach nicht an. Aus einem Kaffee wurden 6 und wie verhext erscheint es mir, dass sie nicht anruft. Aber was soll ich machen, weiß nicht mal, wo sie wohnt. Und wenn ich abheb, kommt nur dieser eine Ton und nicht diese eine Stimme, die ich jetzt so gerne hören würde. Was mach ich denn jetzt nur? Ich glaub, ich dreh durch, bitte, bitte, ruf doch an. Völlig entnervt geh ich an die Tür, denn es hat geklingelt. Auf einmal steht sie vor mir, glänzen in den Augen Sterne im Haar. Einfach nur wunderbar steht sie da und sie sagt zu mir: Sorry, ich hab deine Nummer verloren, aber Schelle konnte mir deine Adresse sagen. Also ich gleich in den Wagen hergefahren und wollte dich fragen, was du heute noch so machst.